weshalb Pontius Pilatus sich die Hände wusch. Über Reinigungsrituale von Rolf Kanzen. Pilatus sagte zu ihnen: Was soll ich dann mit Jesus tun, den man den Messias nennt? Da schrien sie alle: Ans Kreuz mit ihm. Er erwiderte: Was für ein Verbrechen hat er denn begangen? Da schrien sie noch lauter: Ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern dass der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen. Ich möchte also dazu Folgendes sagen. Reinigung ist sehr wichtig, auf allen Ebenen. Wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Das ist eure Sache. Siehst du, jetzt hast du ein gutes Gewissen. Ob Pilatus, der Chef der römischen Besatzer in Jerusalem, sein Gewissen reinigen konnte, darüber gibt das Matthäus-Evangelium keine Auskunft. Dem Verfasser dieser Schrift war es wichtig festzuhalten, dass Pilatus dem Drängen der jüdischen Hohenpriester und Ältesten nur widerwillig nachgab und sich demonstrativ die Hände wusch. In Unschuld, wie es seither als Redensart heißt. Also ja, für Indianer war Reinigung etwas, was man sehr, sehr wichtig nahm. Philipp Kanza, alias Spirit Bear, so lautet sein spiritueller Name, ist indianischer Schamane und Medizinmann. Er hat sein heiliges Handwerk in den USA gelernt, ebenso seine Partnerin Elke Kirchner. Beide praktizieren als Schamanen, reinigen Herz, Seele und Körper ihrer Klienten und Klientinnen von schädlichen Gedanken, Gefühlen und Schwingungen. Die wirksamste Reinigung bewirkt das indianische Schwitzhüttenritual. Dazu wird ein rundes Gestell aus Weidenzweigen und Ästen mit Planen überdeckt und mit heißen Steinen erhitzt. Es wird kräftig mit Salbei geräuchert, Wasserdampf wird erzeugt. Es wird geschwitzt, gesungen, gebetet. Hinterher fühlen sich dann alle nicht nur sauber, sondern rein. Alles streng nach indianischem Vorbild. Und das in Norddeutschland, in Betzendorf in der Lüneburger Heide. Als Schamanen, Medizinleute und spirituelle Berater verdienen sie ihren Lebensunterhalt. Elke Kirchner trägt den spirituellen Namen Holy Waterfall, heiliger Wasserfall. Hey, ja, hey, ja, hey, hey, ja. Hey ya, hey ya, hey, hey ya, oh, hey ya, oh, oh, hey ya. Indianer glaubten, das Töten von Tieren und Menschen wirke stark verunreinigend. Hier sind besondere, oft mehrtägige Reinigungsrituale notwendig. Schwitzhütten, Waschungen, Fasten, die Isolation von der Familie und von dem Stamm. Doch auch im Alltag helfen Reinigungsrituale den Menschen dabei, sich gut zu fühlen. Das scheint in allen Kulturen und Religionen so zu sein. Vor dem Betreten der Kirche taucht der Christ die Finger ins Weihwasser, bekreuzigt sich, reinigt sich so symbolisch. In der Kirche setzt der Priester bei besonders feierlichen kultischen Handlungen die Reinigung mit Rauch fort, Weihrauch. Besprenkelt die Gemeinde mit geweihtem Wasser, lässt seine Messdiener mit Glöckchen läuten. Alles das begleitet von rituellen Gesängen. Dreimal müssen die Hände gewaschen werden, dreimal muss der Mund ausgespült werden, dreimal die Nase, dreimal das Gesicht. Vor dem Gebet müssen sich Moslems reinigen, wenn vorhanden, mit Wasser. Das machen wir uns oft gar nicht so klar, dass eigentlich alle Menschen sauber und ordentlich sein möchten. Nicht nur wir hier. Und wenn sie sauber und aufgeräumt sind, geht es ihnen gut. Und das ist, was eben viele Ethnologen und Sozialpsychologen die Flow-Erfahrung nennen. Ne? Wenn es einmal klappt, wenn alles richtig ist. Das ist bei Menschen sehr beliebter Gefühlszustand. Staub gesaugt, die Küche gewischt, das Geschirr ordentlich in den Schrank gestellt, erfolgreich die Kinder zum Aufräumen des Kinderzimmers zwangsverpflichtet, ausführlicher Stuhlgang, gründlich geduscht und den wie vorgeschrieben getrennten Müll aus der Wohnung getragen. Entsorgt. Siehst du? Jetzt hast du ein reines Gewissen. Ja, ich glaube, dass das eine allgemein menschliche Eigenschaft ist, die Welt zu ordnen, zu klassifizieren. Dabei spielen Kategorien von Reinheit und Unreinheit eine große Rolle. Das weiß man in der Ethnologie sehr genau, seit Mary Douglas' Buch über Reinheit und Gefährdung, das ja schon in den 60er Jahren erschienen ist. Und seitdem hat man eigentlich festgestellt, dass jede Kultur, auch jede kleine lokale Kultur, spezifische Reinheitsregularien hat, spezifische Formen von Zwängen auch, die eingehalten werden müssen und die dann gerne so ein bisschen ethisch, moralisch hochgejubelt werden auch und dann zum Symbol werden für andere Formen von Klarheit und Reinheit, die man sucht. Thomas Hauschild ist Ethnologe an der Uni Tübingen und kümmert sich unter anderem um Vorstellungen von Reinheit und Ordnung, Schmutz und Unordnung. Auch um so etwas wie das Reinigungskotzen in Süditalien. Dazu später. Schmutz verstößt gegen Ordnung. Seine Beseitigung ist keine negative Handlung, sondern eine positive Anstrengung, die Umwelt zu organisieren. Das schreibt die Ethnologin Mary Douglas in ihrem schon von Thomas Hauschild zitierten Standardwerk Reinheit und Gefährdung. Schmutz als etwas Absolutes gibt es nicht. Er existiert nur vom Standpunkt des Betrachters aus. Was als eklig, schmutzig, unordentlich empfunden wird, ist individuell sehr unterschiedlich. Ein Blick in die Wohnungen anderer Menschen oder auf andere Schreibtische kann das bestätigen. Und die Reinheits- und Ordnungsvorstellungen unterscheiden sich von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Kultur zu Kultur. Dass man mit stehendem Wasser sein Geschirr abwäscht und dann mit vom letzten Mal trocknen schon angefetteten Tüchern das dann nochmal abwischt, das finden Inder total ekelhaft. Und die würden immer vorziehen, die Sachen unter fließendem Wasser abzuwaschen. Wie gut, dass es Spülmaschinen gibt. Und dass wir Mitteleuropäer uns mit Klopapier den Hintern abwischen, finden Menschen in arabischen Ländern eklig. Sie erledigen das mit einer Vorrichtung, die einen gezielten Wasserstrahl an die beschmutzte Körperöffnung lenkt. Fassen wir zusammen. Was als rein und unrein gilt, ist individuell und kulturell sehr unterschiedlich. Gemeinsam scheint allen Menschen zu sein, dass sie sich bemühen, das, was als unrein empfunden wird, zu beseitigen. Und weil der Dreck immer wieder kommt, wird das Reinigen zum Ritual. Jeder Mensch praktiziert ja ständig Dinge, die er nicht nur einmal macht. Und das nennt man dann Rituale. In diesem Wiederholten stecken meiner Ansicht nach materielle Zwänge, Praktiken, in denen Menschen einfach sind. Es muss eben ab und an mal gereinigt werden, womit man so zu tun hat. Sonst ist das nachher alles völlig verkleistert, sieht ganz irre aus, stinkt, funktioniert nicht mehr und so fort. Ne? Mangelnde Hygiene macht krank, regelmäßige Säuberungen halten gesund. Das hat der Mensch im Laufe seiner Geschichte gelernt. Das kollektive Gedächtnis stützen Rituale wie der Frühjahrsputz oder rituelle Waschungen. Die materielle Realität des Menschseins, die erfordert ja Rituale in Anführungszeichen. Und das können Menschen natürlich sofort auch religiös besetzen, die Zeit ordnen über solche Rituale dann und so weiter und so fort. Die Reinheitsrituale gewinnen an Verbindlichkeit, wenn man profanes Waschen spirituell aufpeppt, wenn das Saubermachen mit religiösen Ereignissen in Verbindung gebracht wird, zum Beispiel der Frühjahrsputz mit der Fastenzeit, also der Vorbereitung auf Ostern. Zusammen mit Bußübungen, dem Fasten und der Beichte erhält auch der Frühjahrsputz einen spirituellen Rahmen. Alles soll sauber sein, das Haus, der Körper und die Seele. Diese Übertragung ganz banaler Alltagshandlungen mit religiöser Bedeutung finden Ethnologen überall. Auch die Schwitzhüttenrituale bei Spirit Bear und Holy Waterfall werden zum Winterkehraus und zum Frühjahrsputz angeboten. Durch Räuchereien reinigt man das Haus und Körper und Seele von schlechten Energien. Und was verunreinigt sonst noch außer schlechten Energien? Die Gesellschaften und Religionsgemeinschaften legen nicht nur fest, was rein ist, sondern auch, was unrein ist. Sex macht unrein. In vielen Religionen und Kulturen, weiß die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun von der Humboldt-Universität in Berlin. Nachdem ein Jude, ein frommer Jude, Sex gehabt hat, muss er sich waschen, bevor er wieder die Synagoge betreten kann. Und etwas Ähnliches gilt für ganz viele andere Religionen und Kulturgemeinschaften auch. Die Berührung mit Toten ist eins der großen Tabus, die verboten sind. Und da gibt es dann Reinigungsrituale, wenn das stattgefunden hat, denn alle haben Sex und alle werden auch mal einen Toten berühren müssen. Diese Reinigungsrituale können Waschung sein, das ist fast in allen Kulturen eine Möglichkeit. Im Zustand der Unreinheit vorgenommene religiös-kultische Handlungen verfehlen ihre Wirkung. Die Reinigungsrituale vor den Gebeten oder Moscheebesuchen sind im Islam besonders ausgeprägt. Was unrein macht, darin ähneln sich die Vorstellungen der mosaischen Religionen, also Judentum, Christentum und Islam. Viele Unreinheitsvorstellungen finden sich auch in anderen Kulturen wieder. Fast alles, was mit körperlichen Funktionen zusammenhängt, Ausscheidungen des Körpers, ist also Menstruationsblut, Kot, Urin und so weiter. Das gilt natürlich alles als unrein, weil es in dem Moment, wo es vom Körper ausgeschieden ist, zur fremden Materie geworden ist. Menstruationsblut gilt in fast allen Kulturen als unrein. Hat eine Frau Blutfluss und ist solches Blut an ihrem Körper, soll sie 7 Tage lang in der Unreinheit ihrer Regel verbleiben. So das Alte Testament. Dabei wird die Menstruation selbst als Reinigung verstanden. Auch bei vielen afrikanischen Stammeskulturen. Das heißt, das, was dabei rauskommt, das Blut, das Menstruationsblut, ist sehr gefährlich für andere. Das darf dann nicht an andere Menschen geraten, vor allem nicht an Männer. Das ist dann für Männer extrem verunreinigend. Deshalb werden menstruierende Frauen für einige Zeit aus bestimmten Lebensbereichen ausgeschlossen. In einigen afrikanischen Stammesgesellschaften, auch in indianischen Kulturen, wohnen sie dann in speziellen Hütten oder Zelten. Unreines wird ausgeschlossen. Alle Gesellschaften entwickeln Reinheit- oder Unreinheitsgesetze und die haben im Allgemeinen die Funktion zu definieren, wie die Grenzen der Gemeinschaft aussehen, wer dazugehört und wer ausgeschlossen ist. Regelmäßige gemeinsame Mahlzeiten, auch Ess- und Trinkrituale, schaffen einen Zusammenhalt zwischen Menschen. Wer zusammen isst und trinkt, bildet eine Gemeinschaft. Wenn nun ein Volk bestimmte Nahrungsmittel oder eine Zubereitung von Nahrungsmitteln als unrein versteht, dann sind Gastmahle mit Andersgläubigen schwierig bis unmöglich. So markieren Speiseverbote eine Grenze zwischen eigenem und Fremdem. Im Alten Testament gibt es viele davon. Diese Tiere aber sollt ihr nicht essen unter denen, die Wiederkäuen und gespaltene Klauen haben. Das Kamel, den Hasen und den Klippdachs. Die Wiederkäuen, deren Klauen aber nicht ganz durchgespalten sind. Darum sollen sie unrein sein. Das Schwein ist unrein, weshalb es Juden und Moslems als Speise verboten ist. Wer nicht alles mitisst oder mittrinkt, macht sich zum Außenseiter. Reinheit heißt Einschluss auch und alles, was nicht dazu gehört, ist unrein. Und das spielt sowohl in der Religionsgemeinschaft eine Rolle, also Religionen bezeichnen dann bestimmte Arten von Speisen, die andere essen, Schweinefleisch zum Beispiel nicht, die andere essen als unrein und schon ist eine Gemeinschaft am Tisch nicht möglich. Dass Nahrungsmitteltabus auch hygienische Ursachen haben können, hält Christina von Braun in diesem Zusammenhang für unwesentlich. Es geht um die kollektive Identität eines Volkes. Wir sind die, für die Schweinefleisch unrein ist. Die anderen sind die, die Unreines essen. Es geht also um Ordnung durch Ausschluss und Einschluss, um die Trennung von wir und die. Die Herkunftsbedeutung des Wortes Reinheit bestätigt das. Reinheit, etymologisch vom indogermanischen skri, scheiden, althochdeutsch reini und verwandt mit dem griechischen krino, lateinisch kribrum. Diese Worte bedeuten unterscheiden, aussortieren, trennen. Rein ist das, was übrig bleibt, wenn das, was nicht dazu gehört, das Fremde, Unsaubere, aussortiert ist. Das heißt, alle Reinheitsgesetze sagen dir, wenn du dazugehören willst, dann musst du dich an diese Reinheitsgesetze halten, wie auch immer sie definiert sein mögen, ob sie sich auf den Körper, auf Speisegesetze, auf andere Rituale beziehen. Wenn du dazugehören willst und Teil dieser Gemeinschaft sein willst, dann musst du dich an diese jeweiligen Werte, Reinheitswerte halten. Und da der Mensch als gesellschaftliches Lebewesen gerne dazugehören möchte, spielen Reinheitsvorstellungen eine große Rolle. Rein ist heilig, gut und schön, ist Ordnung und Geborgenheit. Unrein ist teuflisch, böse und hässlich, ist Chaos und Fremdheit. Und wie stark diese Reinheitsgesetze, egal ob in christlicher oder in anderen Gesellschaften, funktionieren, kann jeder an sich selbst beobachten. Wir nehmen den Schmutz in einer Stadt oder einem Land, das uns fremd ist, viel deutlicher wahr als in der eigenen Stube. Das heißt, wir verbinden schon sehr stark miteinander das Fremde mit dem Schmutz. Und das ist etwas, was Sie ganz stark in weltlichen, politischen und anderen Zusammenhängen finden. Ausschluss durch Einschluss, Einschluss durch Ausschluss. Im rassistischen Antisemitismus war die Vorstellung von der Unreinheit des jüdischen Blutes ausschlaggebend dafür, die Reinheit der germanischen Rasse zu beschreiben, umschreiben. Also das gilt auf allen Ebenen bis in die Hygienebestimmungen hinein. Die Konstruktion menschlicher Rassen und die Fiktion von Rassenreinheit hatte besonders mörderische Konsequenzen. Das angerichtete Blutbad reinigte die Täter. Hinterher wuschen sie sich die Hände in Unschuld. Dann hatten sie ein gutes Gewissen. Wenn sie denn eins hatten. Reinheitsgebote und Rituale funktionieren auch ohne Gewissen. Das Schema wäre dann ein gleichsam mechanisches. Verunreinigung, Berührung mit Sexualsekreten. Reinigung, Anwendung der vorgeschriebenen Regeln für rituelle Waschungen. Ordnung wiederhergestellt. Oder Verunreinigung, einen Menschen erschlagen. Reinigung, Vollzug von Reinigungsritualen. Waschen, Schwitzen, Räuchern, befristeter Rückzug aus der Gemeinschaft. Ordnung durch formale Regelbefolgung wiederhergestellt. Reinigungsrituale tilgen moralische Schuld. Das rituelle Korrekturprogramm gleicht Verfehlungen aus. Vom Fehler zur Sünde, zur Schuld, zum schlechten Gewissen. Das ist eine moralische Entwicklung. In der Menschheitsgeschichte begann sie, folgt man der oft als sehr pauschal kritisierten Geschichtsphilosophie Karl Jaspers, in der sogenannten Achsenzeit, ab etwa zwischen 700 und 300 vor unserer Zeitrechnung. Und zwar in Indien, China, im Orient und Okzident. Einige Stichworte dieser nie völlig abgeschlossenen kulturellen Entwicklung. Wandlung von einem kultisch-rituellen Äußerlichen hin zu einem ethisch verinnerlichten Verständnis von Religion. Die bunte, mythische Götterwelt wird zunehmend abgelöst vom göttlichen Prinzip. Nur mit einem formal korrekten Befolgen von Reinigungsritualen wird man nun nicht mehr sauber. Denn es beginnt sich mit der Achsenzeit ein Gewissen zu entwickeln. Das Reinigungsritual muss eine innere Haltung begleiten. Erst dann wird auch das Gewissen rein. Nach und nach, und keinesfalls frei von Rückfällen, treten die starren Gebote und die formale Regelbefolgung in religiösen Kulten zurück. Sie verschwinden keinesfalls restlos, werden aber weniger wichtig und machen verinnerlichten Moralvorstellungen Platz. Reinheit lässt sich jetzt ethisieren, sagen die Philosophen. So verbinden sich Vorstellungen von Gut und Böse, Schuld, Sünde und Gewissen. Siehst du, jetzt hat der Mensch ein Gewissen. Seit der Achsenzeit folgt man diesem groben und auch nicht ganz unumstrittenen geschichtsphilosophischen Raster. Und auch das Gewissen entwickelt sich, so Christina von Braun. Das Gewissen ist eine Einrichtung, die von der Reformation sehr stark transportiert wurde. Man hat gesagt, die Reformation war der Moment, wo der gläubige Christ Gott nach innen nimmt in Form eines Gewissens und von diesem Moment an nicht mehr das Gebot braucht, sondern so wie er statt der Uhr die Pünktlichkeit entwickelt hat, so wird er auch Gott nicht mehr als eine drohende Instanz haben, sondern etwas, was in seinem Herzen oder in seinem Gefühlsleben als Ethos sich niedergeschlagen hat. Das Gewissen ist die göttliche Instanz im Menschen. Martin Luther berief sich ausdrücklich darauf, als die Kirchenoberen ihn aufforderten, seine Thesen zu widerrufen. Ich kann und will daher nichts widerrufen, weil es gefährlich ist und die Seligkeit bedroht, gegen das Gewissen zu handeln. Gott helfe mir. Amen. Im Protestantismus kann man nicht mehr auf Rituale bauen, um sein Gewissen zu reinigen. Es reicht nicht, Gott in religiösen Kulten zu verehren und die 10 Gebote korrekt zu befolgen. Das Alltagsleben muss gottgefällig sein. Die innere Stimme des Gewissens wird zur Richtschnur. Wende dich nach innen. Das Zentrum findest du da drinnen. Dichtet Goethe. Und weiter? Denn das selbstständige Gewissen ist Sonne deinem Sittentag. Bei Kant geht es weniger sonnig zu. Gewissen ist? Der Gerichtshof, im Inneren des Menschen aufgeschlagen. Ein Gerichtshof, in dem die Vernunft wie eine Art innere Waschmaschine die Menschen von unmoralischen Motiven reinigt und eine vernünftige Ordnung schafft. Siehst du, jetzt hast du ein gutes Gewissen. Die hübsche Fernsehwerbung-Hausfrau blickt zufrieden lächelnd auf ihr fröhlich davon hüpfendes Kind. Da löst sich von ihrer gepflegten mütterlichen Gestalt eine andere. Sie verdoppelt sich quasi und dieses andere Ich oder Über-Ich wendet sich mit seiner freundlichen Stimme der Weichspülerin zu. Siehst du? Dann kann man gutes Gewissen haben und dann kann man sich ordentlich und eingepasst fühlen. Und darum geht es bei der Moral und bei Reinigungsritualen. Geister des Ostens, Geister der aufgehenden Sonne des Neubeginns, wir laden euch ein in unsere Runde, wir laden euch ein in unsere Herzen und in unser Leben. Und als Dank fächern wir euch den heiligen Rauch zu. Hey, ja, hey, ja, hey, ja. Alle Menschen haben gern Ordnung, haben gern gutes Gewissen, fühlen sich gerne eingepasst in eine gute soziale Umgebung und das soll auch ein bisschen frisch und erneuert sein. Zum Beispiel durch kollektive Reinigungsrituale im südlichen Afrika, von denen der Ethnologe Thomas Hauschild berichtet. Also wie Menschen sich als Gruppe nach und nach verunreinigt fühlen und den Eindruck haben, dass irgendwelche asozialen Gebräuche und Handlungen eingerissen haben, aber dass gleichzeitig auch das Leben keinen klaren Wendepunkt mehr hat. Das Leben plätschert so vor sich hin gewissermaßen. Man fühlt sich dadurch zunehmend in so einer, würde man auf Neudeutsch sagen, gammeligen Situation. Und dann wird das unterbrochen von einem großen Festival, in dessen Verlauf zum Beispiel die Menschen dann alle mit einer reinigenden Flüssigkeit besprengt werden, sich ausziehen und ganz bestimmte Formen von Reinigung in Flüssen vornehmen. Und wer sich durch gammelige Situationen noch nicht unrein genug fühlt, der kann sich auch vorher verschmutzen, zum Beispiel, indem er so viel isst oder trinkt, dass er sich übergeben, dass er kotzen muss. Essen, kotzen. Verunreinigen, reinigen. Wenn dieses Reinigungsritual bei einer Person außer Kontrolle gerät, heißt es Bulimie. In der Geschichte der europäischen Volksmedizin gibt es einen richtigen ganzen Strang, der auch historisch gut überliefert ist, wo man Menschen mit Bittermedizin zum Kotzen bringt. In Italien konnte Thomas Hauschild das vor allem feststellen. Zum Kotzen nahm man bittere Kräuter. Heute trinkt man Magenbitter und schüttelt sich. Wow, tut das gut. Wenn Leute sich irgendwie zu sehr angegangen fühlen von anderen, durch die Blicke anderer Menschen, sich gekränkt fühlen, das ist ja ein ganz interessantes altes deutsches Wort dafür noch, dass man das dann manchmal behandelt, indem man sie zum Kotzen bringt und sie dadurch das wieder loswerden können. Ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen möchte. Ein geflügeltes Wort, das auf Max Liebermann zurückgeht. Er bezog es auf die Machtergreifung der Nazis. Verunreinigen, reinigen. Das funktioniert auch als moralische Verunreinigung. Tä, tä, tä, tä, tä, tä. Karneval. Feiern, saufen. Mit der ehrlichen Treue nimmt man es auch nicht so genau. Verunreinigung. Und dann Aschermittwoch. Vom Pfarrer in der Kirche das Aschenkreuz auf die Stirn. Danach reinigen sich alle mit der Asche. Das ist ein ganz alter, mittelalterlicher Reinigungsstoff gewesen. Früher hat man mit Asche gewaschen, auch beispielsweise. Asche reinigt das sündige Gewissen. Bekannter als Waschmittel ist aber immer noch Wasser, in vielen Kulturen. Beispielsweise das große Gangesbad in Indien, beispielsweise das Neujahrsbad in Moskau und anderen großen russischen Städten, wo man manchmal das Eis aufhacken muss und die Leute schwimmen. Das sind typische Reinheitsrituale, Rituale der Reinigung, die dann in die populären Vorstellungen von dem, was ansonsten auch noch gut und richtig ist, übergehen. Ordnung ist das halbe Leben. Ordnung und Sauberkeit. Nicht sauber, sondern rein. Sagte die propere Clementine von der Waschpulverwerbung. Nicht sauber, sondern rein. Also das ist ganz interessant zu sehen, wie Begriffe wie Hygiene, Sauberkeit diese alten religiösen Vorstellungen von Reinheit abgelöst haben, aber im Grunde genommen dasselbe transportieren. Das Händewaschen, auch das Gewissen reinigt, haben Wissenschaftler in Toronto, Kanada, in Tests zeigen können. Versuch 1. Die Probanden mussten an böse Taten ihrer Vergangenheit denken und durften sich dann ein Geschenk wählen. Entweder ein antiseptisches Tuch oder einen Bleistift. Das Ergebnis? Die Mehrheit nahm das antiseptische Tuch. Versuch 2. Einige Probanden mussten sich die Hände waschen, andere nicht. Dann fragte man alle, ob sie bereit seien, in einer anderen Studie für Kollegen einzuspringen. Das Ergebnis? Die sich die Hände gewaschen hatten, lehnten häufiger ab. Die Forscher erklärten das so. Gewaschene Hände reinigen das Gewissen auch vorbeugend. Mit was Wissenschaftler so ihr Geld verdienen. Pilatus ließ Wasser bringen, wusch sich vor allen Leuten die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen. Pontius Pilatus wusch sich die Hände einerseits, um zu sagen, mit dieser Hinrichtung habe ich nichts zu tun. Das ist eine Entscheidung der jüdischen Gemeinschaft in Jerusalem. So die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun. Der Hintergrund: Pilatus ist der Kolonialherr. Kreuzigung ist die Hinrichtungsart der Kolonialmacht Rom. Die Hinrichtungsart belastet ihn also. Insofern impliziert die Waschung seiner Hände auch eine Reinwaschung einerseits von dieser Hinrichtung, dieser speziellen Hinrichtung, andererseits aber auch eine Reinwaschung von der Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft, die er also das in seinen Augen vollzogen hatte. Nämlich die Juden. Aufgeschrieben wurde das Evangelium allerdings von einem Christen mehrere Jahrzehnte nach dem vermeintlichen Ereignis. Es belastet die Juden als Christusmörder und rehabilitiert den Vertreter des Römischen Reiches. Es ist dann, ich würde nicht sagen die Taufe von Pontius Pilatus, aber zumindest seine Hände wurden getauft durch diesen Akt oder durch dieses Bild. In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute, weshalb Pontius Pilatus sich die Hände wusch. Über Reinigungsrituale von Rolf Kanzen. Es sprachen Christel Körner, Marietta Bürger, Walter Gontermann und Jochen Langner. Technische Realisation Volker Hermes. Regie Walter Brühn. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Redaktion Ingrid König.